Vertreter der rechtsextremen identitären Bewegung haben in mehreren Städten Fenster und Eingänge von Redaktionen, Verlagen und Parteibüros mit Propagandaplakaten beklebt. In Augsburg war das Büro der grünen Politikerin Claudia Roth betroffen, in Lüneburg ein Büro der Linkspartei. Bei der Frankfurter Rundschau scheiterten die rechtsgerichteten Aktivisten, die Polizei vereitelte die Tat. In Berlin kam es vor dem Gebäude der linksalternativen Taz zu Rangelei. Eine Mitarbeiterin der Taz hatte versucht, das Bekleben der Fassade zu verhindern. Sie sei angegriffen worden, berichtet die Taz. Der Staatsschutz ermittelt. Auch der Spiegel in Hamburg und das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin waren betroffen. Die Aktion stand unter dem Motto gegen linke Gewalt. Linke Gewalt werde von Politikern und Mainstream-Journalisten ignoriert, verharmlost und unterstützt, behaupteten die rechtsextremen Aktivisten auf Twitter. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller verurteilte die Taten. Dies sei ein Angriff auf grundlegende demokratische Werte. Die Identitären wollten ein Deutschland, in dem Freiheiten und Grundrechte nicht mehr gelten würden. Die identitäre Bewegung stammt aus Frankreich. Zu ihr gehören in Deutschland etwa 500 Personen aus dem rechtsextremen politischen Spektrum. Ihre Aktionsformen ähneln denen der Linksautonomen. Die Identitären werden vom Verfassungsschutz beobachtet.